Oktober 1905, Generalstreik der russischen Arbeiter gegen die Selbstherrschaft und für die Errichtung einer demokratischen Republik. Pawel Wlassow ist aus dem Gefängnis entflohen. Im Auftrag der Partei fährt er nach Moskau. Pelagea Wlassowa, Sie können mir hier keine Druckmaschine aufstellen. Das heißt, meine Sympathie für die Bewegung missbrauchen. Sie wissen, dass ich theoretisch auf Ihrem Boden stehe, aber dies geht darüber weit hinaus. Verstehe ich Sie richtig, Nikolai Iwanowitsch? Sie sind für unsere Bewegung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie das letzte Flugblatt für die Gemeindearbeiter selber entworfen haben. Aber Sie sind dagegen, dass man es druckt. Nein, aber dass man es hier druckt, dagegen bin ich. Wir nehmen es zur Kenntnis, Nikolai Iwanowitsch. Ja und? Wenn die Wlassowa sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist nichts zu machen. Wir haben schon die größten Schwierigkeiten mit ihr gehabt in dieser Hinsicht. Wir müssen mit den Flugblättern bis 8 Uhr fertig sein. Es ist ein wenig laut, nicht? Frau Wlassowa, es ist ganz unmöglich, dass ihr hier ungesetzliche Schriften druckt, wenn es solchen Lärm macht. Nikolai Iwanowitsch, das ist uns auch aufgefallen, dass die Maschine ein wenig laut ist. Wenn wir etwas zum Drunterlegen hätten, dann könnte man in den Nachbarwohnungen überhaupt nichts hören. Haben Sie etwas zum Drunterlegen, Nikolai Iwanowitsch? Nein, ich habe nichts! Seien Sie doch nicht so laut. Ich finde schon etwas. Druckt inzwischen nicht weiter. Nikolai Iwanowitsch, es ist uns sehr unangenehm, dass Sie mit ihr unzufrieden sind. Wir hätten hier niemals eine illegale Druckerei aufgemacht. Aber Sie wollten es ja nicht anders haben. Ich bin sehr böse. Ich missbillige es zum Beispiel aufs Äußerste, dass ihr sie auch noch ausplündert. Neulich komme ich heim und muss sehen, wie sie mit ihrem alten Portemonnaie dasteht und ihre paar Kopeken herausfischt. Als Mitgliedsbeitrag. Ja, es wird uns nichts geschenkt. Die Revolution wird gegen das Elend gemacht und dann kostet sie noch Geld. Wohnt hier Pelagea Wlassowa? Mein Name ist Pawel Wlassow. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Wo ist denn meine Mutter? Sie kommt gleich zurück. Ich werde sie holen. Ist man hinter dir her? Auch. Abends muss ich weiter. In Moskau ist allerhand los. Ja. Der Moskauer Sowjet der Arbeiterdeputierten hat vorgestern zum Generalstreik aufgerufen. So. Und wie denkt ihr hier darüber? Lies. Wir haben auch schon Gewehre nach Moskau geschickt. Pawel! Er wird immer magerer, statt dicker wird er magerer. Ich dachte mir, dass sie dich nicht lang halten können. Wie bist du ihnen denn ausgekommen? Wie lang kannst du hier bleiben? Abends muss ich weiter. Aber deinen Mantel kannst du doch noch ausziehen. Ihr wollt die Freiheit erkämpfen. Aber dabei macht ihr die schlimmste Sklaverei in eurer Partei auf. Eine schöne Freiheit. Nichts als Befehle und Zwang. Sehen Sie, Nikolai Iwanowitsch, das ist so. Wir haben nicht so viel gegen diese Befehle wie Sie. Wir brauchen sie nötiger. Wir haben, nehmen Sie es nicht übel, mehr vor als Sie. Wir haben der Bezirksleitung versprochen, dass wir mit den Flugblättern bis 8 Uhr fertig sind. Dann drückt los. Fangt sofort mit dem Drucken an, damit wir dann etwas mehr Zeit haben. Willst du ein Stück Brot haben? Wir haben schon Gewehre nach Moskau geschickt. Gut. Und wer nimmt die Blätter hier heraus? Schau in der Küche nach. Kümmere dich nicht um mich. Hört ihr? Er macht mir Vorwürfe. Ich kümmere mich nicht um ihn. Ich werde dir wenigstens das Brot abschneiden. Und wer nimmt die Blätter hier heraus? Die Blätter werden herausgenommen von der Mutter des Revolutionärs Pawel Wlassow, der Revolutionärin Pelagea Wlassowa. Kümmert sie sich um ihn? Keineswegs. Setzt sie ihm den Tee vor? bereitet sie ihm ein Bad, schlachtet sie ein Kalb. Keineswegs. Flüchtend aus dem Gefängnis findet er keine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen kann, außer in einer illegalen Druckerei. Und seine Mutter, statt ihm über das Haar zu streichen, nimmt die Blätter heraus. Komm her! Ist es dir nicht schlecht gegangen? Bis auf die Schläge ging alles gut. Hast du wenigstens immer richtig gegessen? Bis auf dann, wann ich nichts hatte, ja. Gib Acht auf dich. Wirst du lang fort sein? Wenn ihr hier gut arbeitet, nicht. Werdet ihr dort auch arbeiten? Sicher. Und dort ist die Arbeit so wichtig wie hier. Pavel, du musst sofort weg. Hier ist die Fahrkarte. Am Bahnhof erwartet dich der Genosse Issai mit den Papieren. Und ich hatte gedacht, dass es wenigstens ein paar Stunden werden würden. Ich will mit hinuntergehen. Nein, das gefährdet Pavel. Sie kennt man, aber ihn kennt man nicht. Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen, Pavel. Hoffentlich kann ich dir das nächste Mal das Brot abschneiden. Hoffentlich. Auf Wiedersehen, Genossen. Lob der dritten Sache. Immerfort hört man, wie schnell die Mütter die Söhne verlieren. Aber ich behielt meinen Sohn. Wie behielt ich ihn? Durch die dritte Sache. Er und ich waren zwei, aber die dritte, gemeinsame Sache, gemeinsam betrieben war es, die uns einte. Vieler Menschen große gemeinsame Sache. Wie nahe waren wir uns dieser Sache nahe. Wie gut waren wir uns dieser guten Sache nahe. Oktober und Dezember 1905 bezeichnen den Höhepunkt der aufsteigenden Linie der russischen Revolution. Alle Springquellen der revolutionären Kraft des Volkes öffneten sich mit viel größerer Weite als früher. Die Zahl der Streikenden überstieg im Oktober 1905 eine halbe Million, in einem einzigen Monat wohlgemerkt. Und zu dieser Zahl, die nur Fabrikarbeiter berücksichtigt, muss man noch mehrere hunderttausend Eisenbahnbeamte, Post- und Telegrafenangestellte und dergleichen mehr hinzufügen. Der allgemeine russische Streik der Eisenbahnbeamten legte den Eisenbahnverkehr still und paralysierte die Regierungsgewalt am heftigsten. Die Türen der Universitäten wurden geöffnet. Sie dienten jetzt als Versammlungslokale für Tausende und Tausende Arbeiter, Handwerker, Dienstboten, die offen und frei politische Angelegenheiten besprachen. Zum ersten Male in der russischen Geschichte erschienen revolutionäre Zeitungen frei in Petersburg und in anderen Städten. Das Proletariat ging an der Spitze der Bewegung. Es hatte sich die Aufgabe gestellt, den 8-Stunden-Tag auf revolutionärem Wege zu erobern. Der Kampfruf des Petersburger Proletariats war damals 8-Stunden-Tag und Waffen. Es war nämlich für eine immer wachsende Zahl der Arbeiter klar, dass nur der bewaffnete Kampf über die Geschicke der Revolution entscheiden kann und entscheiden wird. Eine eigentümliche Massenorganisation wurde im Feuer des Kampfes geschaffen. Die berühmten Arbeiterdelegiertenräte. Sie nahmen in mehreren Städten Russlands mehr und mehr die Rolle der provisorischen revolutionären Regierung an. Es wurden Versuche gemacht, Soldaten- und Matrosendelegiertenräte zu schaffen und sie mit den Arbeiterdelegiertenräten zu vereinigen. Auch die Bauernbewegung nahm im Herbst 1905 größere Dimensionen an. Mehr als ein Drittel der Bezirke in dem gesamten Lande verzeichneten damals sogenannte Bauernunruhen und direkte Bauernaufstände. Den Gipfel der Revolution 1905 bildete der Dezemberaufstand in Moskau. Die kleine Zahl der Aufständischen, nämlich der organisierten und bewaffneten Arbeiter, sie waren nicht zahlreicher als etwa 8.000, leistete 9 Tage lang der zaristischen Regierung Widerstand. Aus Lenins Berichten über die Revolution von 1905.